Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Hey, this is Leon Bridges. And you're listening to Funkhaus Europe with CM. El Mamuni. Aus seinem Mund klingt einfach alles wunderbar, sogar mein Name, ey. Guten Morgen zusammen. Leon Bridges hat vorhin kurz reingeguckt. Der Soul Newcomer aus den USA, sein Debüt Coming Home, ist die Funk aus Europa CD der Woche. Um die spielen wir auch später im Quiz, versprochen. Jetzt gleich gucken wir aber erst einmal zusammen mit Leon auf sein Konzert heute Abend in Köln. Ist es jetzt sehr narzisstisch von mir, wenn ich... Ja, wahrscheinlich, aber ey, pff, egal. Hey, this is Leon Bridges. And you're listening to Funkhaus Europe with CM. El Mamuni. In time, the trees dying light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time, the trees dying light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. Sèche les cours, la flemme marque le quotidien.

And this is your first album. First album. And you're sitting here next to me and you're so relaxed and so easy. Aren't you nervous? I mean, sometimes I get nervous, but I'm getting better, you know. Nervous before you get on stage? Sometimes, yeah. But, I mean, it all goes away when I get on stage, you know. Do you have a ritual you're doing before you go on stage? Whiskey definitely helps. Helps to get really, really comfortable. Mit einem bisschen Whiskey ist auch die Nervosität bei dem 25-Jährigen weg. Leon, der wünscht sich, dass die Leute nach seinem Konzert sagen, das war besser als auf CD. Es ist unfassbar, was gerade in Leons Leben abgeht. Von heute auf morgen hat er den ganz großen Erfolg und das für ihn auch super surreal. Man, yeah, it's, you know, very surreal. It's kind of crazy to see everything that's happened, you know. It's totally mind-blowing to see how fast, you know, it's gone, you know. Is it like when you close the door, you're at home like, yeah! Yeah, yeah, it's crazy because, you know, when all the awesome things happen, I'm just real chill about it, you know. Yeah. And but when I get home, I'm just like, you know. Oh, now I see the dance moves. I would love to see them on stage. Okay, I don't know a song that could fit, but... You know, I like to, you know, do all that, you know, hip hop type stuff. But, you know, on stage, it's, you know, very just kind of grooving and moving and classy, you know, type stuff. Und in solchen Momenten merkt man, er ist halt doch 25. Egal wie sein Look ist, egal wie reif seine Musik klingt, der ist so abgespackt und meint dann auch, wenn er zu Hause ist, wuhu, dann dreht er halt durch und macht dann so klassische Tanzmoves, total verrückte, um einfach mal klarzukommen und zu feiern, was da gerade in seinem Leben passiert. Coming Home von Leon Bridges, ein sehr empfehlenswertes Album. Die Funkhaus Europa CD der Woche, die ausführliche CD-Besprechung wie immer bei uns im Netz auf funkhauseuropa.de. Nach 11 Uhr, also so in einer Stunde, jetzt haben wir es ja 9:15, werden wir dann auch im Quiz um das Album spielen. Da ist unter anderem dieser Song drauf und den gibt's dann heute Abend auch live in Köln. Twistin' and Groovin'. Said she fed her with me. I said she's found another lover in another city. Said she's doing fine in New Orleans. Now she got me pacing, huh? Wondering where'd I go wrong. Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the West train to Louisiana in the morning. Dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile, I know she's the one for me in the room. She's twisting and I'm grooving, shaking and I'm moving. She don't know what she's doing. To me, I love the way that she dances. Honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? All right, now. Eartha was a name I can never forget. Just like the way she dipped on the bronze tile floor. Honey was moving with ease each and every step. So good that baby had my eyes at her glow, no shiny chula reach still. The brightest thing illuminating the room. That girl is twisting in a movie, shaking in a movie. She don't know what she's doing. Me. Ooh, that baby got a golden smile. I know she's the one for me in that room. That girl is twisting in a groove, shaking in a movie. She don't know what she's doing. To me, I love the way that she dances. Honey, I've got no question. Baby, would you be my friend? That baby got a golden smile. I know she's the one for me in that room. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. A Dios le pido. Juanes in Funkhaus Europa. Teju Cole ist ein Tokunbo. Mit diesem Yoruba-Wort bezeichnet man in Nigeria Güter aus zweiter Hand, aber man benutzt dieses Wort Tokunbo auch für Kinder, die im Ausland geboren und dann wieder nach Hause gebracht werden. So steht es in Teju Coles neuem Buch. Jeder Tag gehört dem Dieb, so heißt das Buch. Funkhaus Europa-Kollege Christian Wertschulte, der hat Teju Cole für uns getroffen und verrät uns gleich alles, was wir über ihn und sein Buch wissen müssen. In 6 Minuten hier in Funkhaus Europa. Vorher noch Willie DeVille mit Hey Joe und das sind Misun mit Travel With Me. Funkhaus Europa. In Bremerhaven auf 92,1. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know, I heard that you shot your old lady down. Yes, I did. Cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Better lay low than get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. All right. Funkhaus Europa ist hier. Literatur aus Nigeria ist gerade einer der begehrtesten Exportartikel Afrikas. Und mittendrin ist ein junger Schriftsteller aus Lagos, der heute in New York lebt. Teju Cole ist sein Name. Sein Debüt, Open City, war ein weltweiter Bestseller. Heute Abend liest er in Berlin, Teju Cole. Und mein Funkhaus Europa-Kollege Christian Wertschulte hat ihn für uns zum Interview getroffen. Christian, was ist denn das für ein Typ? Ja, ein super stylischer Typ, der lebt in New York, trägt so eine große Hornbrille, preppy Klamotten. Fast könnte man denken, man hat so einen Conscious Rapper vor sich. Aber er ist vermutlich der wichtigste Schriftsteller einer jungen, globalen, englischsprachigen Gegenwartsliteratur. Rather than being the author whose home is like this, walks around in the garden. Ich bin kein Autor, der zu Hause sitzt, im Garten spazieren geht und dann 20 Seiten schreibt. Ich bin ein Autor, der viel für Lesungen, zum Unterrichten oder zum Fotografieren reist. Und all das trägt dazu bei, dass ich die Welt als komplexen Ort wahrnehme. Tijo Cole schreibt Essays für zum Beispiel den New Yorker. Er hat einen Roman veröffentlicht. Er experimentiert mit neuen Erzählformen. Auf Twitter zum Beispiel, da hat er letztens so Kurzromane in 140 Zeichen geschrieben. Aber der interessiert sich auch für mehr als Literatur. Er ist Fotoredakteur beim Magazin der New York Times und er kann über Renaissance-Kupferstiche genauso super sprechen wie zum Beispiel über Kanye West. Und das manchmal auch einfach nur in 140 Zeichen. Dafür schon mal Chapeau. Worüber schreibt er denn? Es geht um die Komplexität moderner afrikanischer Identität. In seinem letzten Buch, Jeder Tag gehört dem Dieb, da geht es darum, wie jemand nach Nigeria zurückkommt, nachdem er jahrelang in den USA gelebt hat. Dann erlebt er dieses Nigeria als brutal, als korrupt, aber auch irgendwie als absurd und so ein bisschen komisch. Cole schreibt also aus der Perspektive eines Afropolitans. Mhm. Das sind junge, gebildete Afrikaner aus der oberen Mittelklasse, die wahnsinnig viel reisen. Leute, die traditionelle Kultur mögen, aber halt auch so Global Pop, also Niger Pop zum Beispiel aus Nigeria von Dibansh oder von Wizkid. Ja. Zeigt sich dieser Mix auch in seiner Sprache? Also er schreibt lupenreines amerikanisches Englisch, er ist aber bilingual aufgewachsen und seine erste Sprache ist Yoruba. Er möchte aber nicht auf Yoruba schreiben, weil das nicht die Sprache der Welt von heute ist. I think Yoruba gives me access to ancient Yoruba verleiht mir die Fähigkeit, mich in einer klassischen Poetik auszudrücken. Und mit dieser Poetik geht eine bestimmte Weltsicht einher. Millionen Menschen sprechen Yoruba, aber es ist nicht die Sprache der Gegenwart, die Sprache von Computern, Flughäfen, Medikamenten. Es gibt afrikanische Schriftsteller, die sind also der Ansicht, man könne sich quasi entkolonialisieren, wenn man nicht auf Englisch schreibt, sondern halt in einer afrikanischen Sprache. Cole glaubt das nicht. Er sagt, der Kolonialismus, das hat nicht nur mit Sprache zu tun und man kann die Spuren von diesem Kolonialismus auch nicht so einfach tilgen. Tejo Cole, der ist ja im Moment als Stipendiat in Berlin. Hat er dir verraten, woran er gerade schreibt? Also er arbeitet wohl an einem neuen Roman, aber genauere Details hat er jetzt noch nicht verraten. Aber er hat mir etwas gestanden, also diese lauen Berliner Sommernächte und die Clubs, das sei jetzt nicht unbedingt so super vorteilhaft für seine Arbeitsmoral. Damit ist er bestimmt eine Ausnahme in Berlin. Not. Der Schriftsteller Tejo Cole aus Nigeria ist ein Kartograf der afrikanischen Gegenwart. Heute Abend ist er im Literarischen Kolloquium in Berlin zu Gast. Gemeinsam mit Daniel Kehlmann. 20 Uhr geht's los, ne? Ja. Und Christian Bertschulte, der Kollege, sagt, hingehen. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't say things as they come, if they bring me down. Just wanna have some fun. Don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want? What you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you want? What you gonna do? Da, da, da, da, da. Keep your eye on my every move. There's no need to be so damn cruel. Baby, you got nothing to prove. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun. Done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want? What you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you want? What you gonna do? Da, da, da, da, da, da, da. Yeah. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Das, was Sass für Frankreich ist, ist Maria Gadu für Brasilien. Ximbalaye. Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super Musik. Also beim Supersong für diese Woche gab es echt gar keine Diskussion. Bei so einem Wetter ist klar, dass wir die eine Hymne brauchen. Die eine, die wir alle kennen und die so oft unterschiedlich interpretiert wurde. Sommer in der Stadt. Die Luft steht. Es ist heiß. Aber irgendwie fühlt sich alles ganz leicht an. Summer in the City wurde schon in den frühen 70ern von Blueslegende B.B. King besungen. Hot town, summer in the city. Back to my neck, getting dirt and pretty. Musikmogul Quincy Jones hat 1973 für seine Version die Sängerin Valerie Simpson engagiert. Die Geschichte von Summer in the City geht aber zurück bis Mitte der 60er Jahre. Es war heiß in New York. So heiß, dass die US-amerikanische Popband The Loving Spoonful zu diesem Song inspiriert wurde. Das Besondere? Sie setzen die Geräusche von Autohupen ein. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match hit. Rund 30 Jahre später. Aufgepimpt mit Synthesizern, passend zum Sound der 90er. Mit der dunklen Stimme von Isaac Hayes. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Mit den Jamaikanern von Inner Circle verlässt Summer in the City die Großraumdisco und landet am karibischen Strand. All around people looking at that, walking on the sidewalk, walking in the shadow. Going around in a different world, I go around and you find a girl. Summer in the City reizt seit Jahren auch die Beatmacher und DJs. Kein Wunder, dass Hip-Hop- und Dubstep-Künstler wie Hocus Pocus, Matty Bülla oder Vato Gonzalez sich dran machen. I take seven MCs, put them in a line. I take the dopest MCs, sell like brother a dime. And while you trying to push the product, you be reaching for mine. I take those seven MCs and do it 20 more times. Hot town, summer in my city. The block is always hot and the cops get gritty. And it's hot now when we rolling through the city. Mama's warnings will forever stay with them. Nach Woody Allens Film hat die Sommerhymne eine richtige Kinokarriere hingelegt. Wim Wenders benutzte das Lied in seinem Abschlussfilm als Filmstudent. Und auch die Simpsons haben schon dazu getanzt. Das Duo Don et Vanny covern den Sommer in der Stadt mit Personne dans cette ville auf Französisch. Personne depuis les vacances ne t'a rencontré dans cette ville. Personne depuis les vacances ne pourrait me dire si tu es là. Die Rockband Los Mustang aus Barcelona auf Spanisch mit Verano en la Ciudad. Auch nach fast 50 Jahren gehört Summer in the City immer noch zum Soundtrack des Sommers. Egal in welcher Form und Farbe, wir sind wieder bereit. Große Hymnen und ihre Coverversionen, das versteckt sich hinter der Musikrubrik Supersong. Alle Infos zu den vielen Supersongs und ihren Neuinterpretationen gibt's natürlich auf funkhauseuropa.de. Und wir hören jetzt die Version von Quincy Jones aus dem Jahr 1973. Egal, was Sie jetzt gerade machen, um 10.45 Uhr, legen Sie mal eine kurze Pause ein. Drehen Sie das Radio auf, machen Sie das Fenster auf und genießen Sie den Sommer. Für uns singt jetzt Valerie Simmons, Summer in the City.

Die Funkhaus Europa Odyssee touren Sie durchs Ruhrgebiet. Die Funkhaus Europa Odyssee. Umsonst und draußen. Mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Am 8. Juli in Hagen, am 9. Juli in Recklinghausen, am 10. Juli in Mülheim und am 11. Juli in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Falco Puppe. Guten Tag. Am Rande der Pleite. Brüssel will Grexit noch verhindern. Militärmaschine stürzt in Wohngebiet. Mindestens 30 Menschen in Indonesien sterben. Und gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Zahl der Erwerbslosen weiter gesunken. In der Griechenland-Krise macht Brüssel in letzter Minute einen Vermittlungsversuch. Falls der griechische Premier Tsipras noch heute das Angebot der Geldgeber für ein Sparpaket annehme und für ein Ja beim Referendum werbe, könnte der Weg für ein weiteres Euro-Finanzministertreffen geebnet werden, heißt es aus EU-Kreisen in Brüssel. Der griechische Finanzminister Varoufakis hat unterdessen juristische Schritte angekündigt, sollte sein Land aus der Eurozone ausscheiden. Ein Austritt sei in den EU-Verträgen nicht geregelt, sagte Varoufakis dem britischen Daily Telegraph. Die griechische Regierung werde ihn deshalb nicht hinnehmen und vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Aus Brüssel Ralf Siener. Die Mitgliedschaft Griechenlands im Euro sei nicht verhandelbar und seine Regierung erwäge deshalb eine Klage gegen die europäischen Institutionen und gegen die Europäische Zentralbank, welche die Höhe der Notkredite für Griechenland auf 89 Milliarden Euro begrenzt hat. Die EZB sei nicht bereit, die Kapitalabflüsse von den griechischen Bankkonten durch einen zusätzlichen 6 Milliarden Euro Kredit auszugleichen. Damit verletze die Europäische Zentralbank ihre gesetzliche Verpflichtung, für Finanzstabilität zu sorgen und provoziere einen Ansturm auf die griechischen Banken, argumentiert die Tsipras-Regierung gegenüber der Tageszeitung The Telegraph. In Indonesien ist ein Militärflugzeug verunglückt. Die Transportmaschine stürzte kurz nach dem Start in ein Wohngebiet der Millionenstadt Medan. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben. Medan liegt auf der Insel Sumatra. Udo Schmidt. Die Hercules C-130 Transportmaschine der indonesischen Luftwaffe mit 12 Mann Besatzung an Bord stürzte nach ersten Angaben lokaler Medien auf mindestens 2 Wohnhäuser, ein Hotel sowie ein Auto. Am Unglücksort stehen nach ersten Berichten des lokalen Fernsehens Gebäude sowie das Flugzeugwrack in Flammen. Der Pilot hatte offenbar kurz vor dem Absturz technische Probleme gemeldet und wollte umkehren, um zurück zum Flughafen von Medan zu gelangen. Es ist der 2. folgenschwere Absturz über der indonesischen Millionenstadt Medan innerhalb von 10 Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni gesunken, um 51.000 auf 2.711.000. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Klaus Boffo. Von einer stabil positiven Entwicklung spricht die Bundesagentur für Arbeit. Aber man könnte auch sagen, Stagnation auf gutem Niveau. Die Gründe dafür liegen im auslaufenden Frühjahrsaufschwung. Rechnet man die üblichen saisonalen Schwankungen aus den Zahlen heraus, so zeigt die Statistik weder Verbesserung noch Verschlechterung an. Im Vergleich zum Juni 2014 immerhin sind jetzt 122.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet und sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren zuletzt sogar 521.000 Menschen mehr als vor 12 Monaten. In 2 Jahren soll es in der Europäischen Union keine Roaminggebühren mehr geben. Darauf einigten sich Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments am frühen Morgen in Brüssel. Die Extragebühren sollen am 15. Juni 2017 auslaufen. Das Telefonieren und Surfen im Ausland wird damit noch einmal billiger. In einem Zwischenschritt sollen die Roaminggebühren im Frühjahr 2016 deutlich sinken. Das völlige Aus von Extragebühren bedeutet das aber nicht. Anbieter dürfen Einschränkungen machen, wenn Nutzer häufiger im EU-Ausland mobil telefonieren, surfen oder SMS verschicken. Und das Wetter: sonnig und trocken, Höchstwerte im Nordwesten und Osten um 25, im Westen bei bis zu 30 Grad. Auch morgen am Mittwoch Sonne satt, maximal 28 Grad im Osten, 30 im Nordwesten und 35 Grad im Westen. Das waren die Nachrichten mit Falco Puppe. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Hallo, ich bin CMM Muni. Wenn Sie, ja Sie, die Sie gerade zuhören, wenn Sie Arbeitgeber sind, dann seien Sie die Woche doch mal so cool und lassen Sie Ihre Angestellten mal ein halbes Stündchen früher gehen. Oder wenn das überhaupt nicht machbar ist, weil ist gerade so viel zu tun, dann geben Sie eine Runde Eis aus. Seien Sie kein Chef, seien Sie mal Mensch. Alejo Aponte, get up. Political violence in the city. Got to stand up for your living. Political violence in the city. Got to stand up for your living. Political violence in the city. No quiero sentir ese frío calor. Voy a dejar todas las penas adentro. No quiero sentir ese frío de la noche. Que me muero allá. Que me deje salir. Que me diga no mal. Que no huya de mí. Que me muero allá. Que me deje salir. Que me diga no mal. Que no huya de mí. Political violence in the city. Got to stand up for your living. Political violence in the city. Got to stand up for your living. No me llega viento para respirar. No quiero sentir ese frío calor. Voy a dejar todas las penas al viento. No quiero sentir ese frío de la noche. Que me muero allá. Die haben Stress. Ich sage nichts. Ich Ich mache Less mit Lamborghini und dem richtigen Jeep. Mit Living and Dreams, mein kleines Genie. Ich sag dem Mädel, komm mit mir dahin. Wir sind reif, reif, reif für die Insel. Und Kokos fürs Karma. Aus, vorbei, das göttliche Drama. Zeit für Sebastian Filipowski. Ach Quatsch. Oh nein! Für den bitte auch. Oh nein! Ganz lieber Kollege, Grüße. Oh. Mein Name ist Sonntag. Ich kann den Flipper ja noch nicht mal leiden. Ich verstehe das nicht. Sebastian, Sonntag ist da. Du weißt, dass ich dich sehr zu schätzen weiß als Kollegen. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Oh, Mr. Sunday, sorry. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super. Flimmern. Das Super Flimmern, Gott sei Dank mit Sebastian Sonntag und nicht dem Filipowski, weil sonst würden wir nur über die Simpsons reden. Also, unsere Bewegtbild-Rubrik. Und da heißt die erste Doku, die du uns mitgebracht hast, eine Web-Doku, Who Sounds Gay? In dieser Doku wird endgültig mit dem Klischee aufgeräumt, dass die Höhe der Stimme eines Mannes etwas über seine Sexualität aussagt. Mhm. Wie machen die das? Ja, die machen das mit Hilfe von zwei Protagonisten, Chris und Matt, und die haben sehr unterschiedliche Stimmen. My name is Chris. As one friend put it, my voice is all treble, no bass, unless I'm upset. My name is Matthew Bernardo. I'm a senior vice president for business enterprise. The whole family was sports. I played baseball, I played golf, we played wiffle ball in the backyard all the time. Wenn du jetzt nach dem Klischee gehst, würdest du natürlich sagen, der erste Mann ist schwul und der zweite ist hetero. Genau, und jetzt kannst du es dir vielleicht auch schon denken, ist andersrum. Genau umgekehrt. Matt, also der mit der tiefen Stimme, der ist schwul. Chris, der mit der hellen Stimme, ist glücklich mit einer Frau verheiratet. Woran liegt das denn? Wird uns das in der Web-Doku erklärt, woran es liegt, dass unsere Stimmen so unterschiedlich klingen oder so klingen, wie sie klingen? Ja, in der Doku erklärt ein Linguist, dass die sexuelle Orientierung auf jeden Fall nichts mit der Stimme zu tun hat. Die Stimme wird vor allem in der Kindheit und in der Jugend geprägt. Und zwar vom Umfeld, zum Beispiel davon, ob wichtige Bezugspersonen männlich oder weiblich sind. Chris zum Beispiel ist mit vielen Frauen aufgewachsen und Matt wurde von seinen Brüdern beeinflusst, könnte also was dran sein. Interessante 6 Minuten, die mit dem Klischee auf jeden Fall aufräumen, dass man hören kann, ob jemand schwul ist, findet man auf der Webseite der New York Times. Und bei uns findet man den Link auf funkhauseuropa.de. Who Sounds Gay, der erste Tipp von Sebastian Sonntag. Und gleich geht es weiter mit unserem Super Flimmern und wir beschäftigen uns im Hinblick auf den Christopher Street Day heute weiter mit Klischees, mit denen Homosexuelle zu kämpfen haben und mit der Entwicklung der Friedensbewegung. Coming to see things I feel for you. Let me show you. She turned my dark into light. She make everything in my life seem so right. She already tell me that she coming home tonight. I mean, and my brain is like a whip of bright light. My belly start hurting and me can't wait no more. Outside the wind, I'm looking out the door. Without you, my baby, my life would be so poor. I wish that this love enjoyed. I love you forever. For every minute, every moment, every hour, every second. Bump from my mind, baby girl, and that's a big bang. Take over my life and you didn't need no weapon. Thank you for the love you gave. Whisper something in my ear soft, but it's not what you're thinking about. I just thank God you're here, yeah. It's not what you're thinking about. Let me show you how I care. This one is just simplicity. Just like 1, 2, 3. Funkhaus Europa. Super Flemmern. Warum heißt der Christopher Street Day eigentlich so? Im New York der 70er Jahre gab es diese Auseinandersetzung zwischen Homosexuellen und der Polizei in New York auf der Christopher Street. Und das war der Startpunkt für eine homosexuelle Freiheitsbewegung. Und mit der beschäftigt sich die sehr sehenswerte Doku I Want to Break Free. Pop vom anderen Ufer. Sehenswert, sagt Funkhaus Europa-Kollege Sebastian Sonntag, unser Mann für Superflimmern. Warum? Was erfährt man in dieser Doku? Ja, es geht vor allem um den Einfluss dieser Freiheitsbewegung auf Kunst, auf Film, auf Musik. Es ist plötzlich cool, schwul oder lesbisch zu sein, zumindest so in bestimmten Kreisen. Immer mehr Künstler leben ihre Homosexualität offen aus. Musiker wie David Bowie oder Madonna, die spielen mit ihrer Bisexualität. Homosexualität steht plötzlich für Freiheit und für Offenheit. Das heißt aber nicht, dass plötzlich alle ohne Probleme und Vorurteile offen schwul oder lesbisch leben konnten. Nein, nein. Das war am Anfang fast sowas wie eine Art Parallelgesellschaft, von der viele nichts mitbekommen haben. Mhm. Die Doku, die bringen als Beispiel die Village People, eine durch und durch schwule Band, die gecastet wurde für eine schwule Zielgruppe. Dass die international so erfolgreich waren, lag auch daran, dass viele nicht verstanden haben, dass die schwul sind, obwohl die offensichtlich schwule Klischees bedient haben. Trotzdem haben solche Musiker oder auch Künstler, Filmemacher, Schriftsteller wie Rosa von Braunheim oder Ralf König dazu beigetragen, dass mehr und mehr Menschen sich zu ihrer Homosexualität bekannt haben und das mit Vorurteilen und Klischees dann auch wirklich aufgeräumt wurde. Comiczeichner Ralf König zum Beispiel hat Anfang der 80er deshalb viele Comics über das schwule Leben gezeichnet. Ich habe einfach die Leute beobachtet und mich selbst vor allen Dingen beobachtet und diese ganzen Tabus, die es damals gab in der Gesellschaft. Ich wollte dem was gegensetzen. Ich wollte, dass es zeigt, dass man nicht krank ist oder dass es dramatisch ist, schwul zu sein, sondern dass es auch Spaß machen kann. Sebastian, wie lautet dein Fazit jetzt zur Doku I Want to Break Free? Also ich würde sagen, wirklich eine gut gemachte, kreativ gemachte Doku mit vielen spannenden Beispielen und die zeigt wirklich, was die Popkultur in den letzten Jahrzehnten dafür getan hat, dass schwul oder lesbisch oder bi zu sein in unserer Gesellschaft dann doch immer normaler wird. Läuft Samstagabend kurz vor 10 auf Arte und danach in der Arte-Mediathek. Der nächste Tipp heißt Ein Papagei im Eiskaffee. Schöner Titel, oder? Schöner Titel. Okay, du nimmst uns jetzt mit nach Barcelona ins Viertel El Raval. Genau, und El Raval, das ist eines der ältesten Viertel in Barcelona, liegt nah am Wasser, ist eng, ist laut. Mhm. Früher war es mal ein Arbeiterviertel, heute wohnen da vor allem Migranten aus der ganzen Welt. In dem Viertel spielen Friseursalons eine wichtige Rolle. Fast jede Nationalität hat so einen eigenen Friseursalon. Sie sind Treffpunkt, sie sind auch so ein kleines Stück Heimat. Filmemacherin Ines Thompson zeigt in ihrer Doku einige dieser Salons und erzählt die Geschichten von Gästen und von Besitzern. Zum Beispiel von einem Barbier aus Marokko. Er erzählt hier, dass er zurück will zu seiner Familie nach Marokko, auch damit er seine Kinder ordentlich erziehen kann. Geld verdient er aber nur mal in Barcelona mit seinem Friseursalon, hunderte Kilometer weit entfernt von seiner Familie. Deshalb träumt er hier davon, irgendwann mal in seiner Heimat dann auch wirklich einen Friseursalon zu eröffnen. Mhm. Neben diesen privaten Geschichten geht es aber auch viel um die Entwicklung des Viertels El Raval. Die Stadtverwaltung will das nämlich komplett umstrukturieren. Und wie genau machen die das? Sie bieten zum Beispiel Künstlern günstige Ateliers und Wohnraum an. Das wertet das Viertel auf. Viele Wohnungen werden dann saniert. Das führt dazu, dass die Migranten aus dem Viertel vertrieben werden, weil sie sich eben die Mieten nicht mehr leisten können. Die mehrfach preisgekrönte Doku Ein Papagei im Eiscafé mit dem schönen Namen läuft im Kino oder im Netz auf alleskino.de. Für einen Fünfer kann man sich den Film dafür 2 Tage ausleihen. 5 Euro für 2 Tage, doch, ist doch in Ordnung. Kann man machen. Also, ein toller Film, Ein Papagei im Eiscafé, alleine wegen seines Namens, aber auch natürlich wegen der Geschichte dahinter. Ansonsten hätte Sebastian Sonntag diese Doku nicht fürs Flimmern ausgesucht. Alle Links gibt's bei uns im Netz auf funkhauseuropa.de. Merci. Europa. In Aachen auf 103,3. Wäsche klammern. Jetzt gleich 11:30. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Und zwar um die Funkhaus Europa CD der Woche Coming Home von Leon Bridges. Wer um kurz nach 10 das Interview mit ihm gehört hat, der kennt seine Musik und seinen Stil. Damit wir aber alle auf dem gleichen Stand sind, hören wir nochmal gemeinsam in sein Debütalbum rein. Hammer CD, ey. Und der ist erst 25. She had the complexion of the complexion of a sweet prey, lean, hair long as the sea, heart warm like Louisiana sun, voice like a symphony. Take me to your river, I wanna go. Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the west train to Louisiana in the morning. Soul mit einer ganz besonders intensiven Schlichtheit und im Sound der 60er. Leon Bridges, Coming Home. Im Netz auf funkhauseuropa.de gibt es eine ausführliche CD-Besprechung. Hier geht es jetzt einfach nur darum, ob Ihnen diese Minute Höreindruck gereicht hat, dass Sie sagen, yo, will ich haben. Dann rufen Sie jetzt kostenlos an und zocken Sie mit mir im Quiz um die Funkhaus Europa CD der Woche. Super Quiz. 0800 5678774. Die Nummer ist kostenlos. 0800 5678774. Und am Apparat ist die wundervolle russische Brigitte Bardot. Katja Garmasch, seien Sie bitte nett zu mir. Para toda la bandera latina, latina, latina. Para toda la raza, para toda la gente que se quiere divertir. Venga nena, salgamos a bailar. La cumbia, la chicha, la rumba para gozar. Esta es la nueva ola, la onda tropical. La cumbia que llegó y es internacional. Síguelo, síguelo, sigue el montuno. Síguelo, síguelo, sigue el guaguancó. Síguelo, síguelo, sigue el montuno. Síguelo, síguelo, sigue el guaguancó. Guaguancó, guaguancó. Al más allá, al más allá, al más allá. El meneíto, un meneíto particular. El meneíto, un meneíto particular. El meneíto, un meneíto particular. El meneíto. El meneíto, un meneíto particular. La rumba, la bomba, la pena, la samba, resbalosa, chacarera, milonga, merengue, salsa y mambo. Pa' peruano y son cubano, y para siempre la cumbia, y para siempre la chicha, y para siempre la cumbia, y para siempre la chicha. Los geht's jetzt in Duisburg. Funke aus Europa. Superquiz. Spielen Sie jetzt. Mit der Nicole aus Duisburg. Hello ho. Hallo. Hallo, wir haben gerade schon mal kurz miteinander geplaudert und ich glaube es nicht. Sitzt Marcel Schupper neben dir? Ja, genau, auf Arbeit. Echt? Krass. Nicole sagte gerade zu mir, ich soll dir schöne Grüße von Marcel Schupper bestellen. Mit dem habe ich Abi gemacht. Ich habe den jetzt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Also auf Facebook sieht man den sicher sowieso quasi täglich, aber ich glaube, 10 Jahre habe ich den mehr gesehen. Naja, manchmal erzählt er davon, wenn man es hört. Witzig. Wie sieht denn der so aus inzwischen? Ja, seit Jahren, seitdem ich ihn kenne, unverändert. Also, unverändert gut, musst du natürlich sagen. Ja gut, natürlich, klar. Okay, der Marcel ist also an deiner Seite und kann dir ein bisschen helfen beim Quiz. Wen hast du da noch im Büro oder seid ihr nur zu zweit? Nee, ich habe noch den Alex, Funk aus Europa-Fan, meine anderen Kolleginnen, alle da, die hören jetzt alle fleißig mit. Yay, in welchem Stadtteil seid ihr in Duisburg? Rheinhausen, schön. Okay, also Nicole, wir spielen um die Funk aus Europa CD der Woche von Leon Bridges. Ganz wundervolles Album. Wir können mal gemeinsam reinhören. So won't you come. So won't you come. Coming Home heißt es. Sein Debüt mit 25 Jahren. fantastisch. Also ich gehe davon aus, dass du auf Soul-Musik mit so 60er-Jahre-Flair stehst, sonst hättest du ja nicht angerufen. Genau. Gut, dann löse bitte mit deiner ganzen Bürogemeinschaft jetzt das Quiz. Du hast folgende Kategorien zur Auswahl. Jede Kategorie ist ungefähr immer so eine Minute lang, ne? Du weißt ja, wie das Quiz funktioniert. Wir haben zum Beispiel die Kategorie Musik, Essen und Trinken, Leute, da ist klar, worum es geht. Und wir haben die große Surprise-Kategorie, den Blindflug. Welche möchtest du? Ach, wir nehmen mal Surprise. Lassen uns mal überraschen. Und damit sind alle einverstanden? Blindflug? Ja, ich glaube. Dann geht's los. Du kannst meinetwegen gerne kurz das Radio weglegen oder die anderen machen irgendwie das Handy weglegen und die anderen machen das Radio auf, damit ihr alle zusammen rätseln könnt. Ja, okay, alles klar. Okay, dann geht's in 3, 2, 1, los. Mochte Seitensprünge mit Göttinnen. Phönix ist gerade da. Da wohnt keiner. Da hat man vor kurzem sogar Pyramiden entdeckt. Einer von vielen in einer willkürlichen Reihe. Der zweite im System. Auf Persisch sagt man Merich. Da werden ständig neue Sachen entdeckt. Seine Farbe kommt vom Eisenoxid. Angeblich kann man darauf Spargel züchten. Eis unter Staub. Es gibt ein umfangreiches Salzlager. Mochte früher mobil. Die Urheimat der Grünen. Ja, ein bisschen wenig Luft, aber sonst nicht lebensunfreundlich. Was wird gesucht? Fragen wir Nicole plus Bürogemeinschaft in Duisburg-Rheinhausen. Es geht um die Funkhaus Europa-CD der Woche von Leon Bridges. Ja, es ist, alle gucken mich fragend an. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Wollt ihr irgendwas reinraten? Nee. Ihr seid doch so viele da. Sagt irgendwas. Weiß einer was? Nee. Nee? Die schweigen alle. Schade. Selbst Marcel in der Schule hat er nie geschwiegen. Ja, das glaube ich. Ach man, schöne Grüße an alle, schöne Grüße an Marcel und den Rest der Bürogemeinschaft. Nicole, vielleicht hören wir uns die Tage ja wieder. Ja, okay. Guck mal, ist mein Gag jetzt so spät angekommen, dass die alle erst so spät lachen? Ja, ist ein bisschen Zeit. Aber guck mal, er war gut, auch wenn er 10 Sekunden später ankam. Nicole, bis bald. Tschö. Jo, tschüss. 0800-5678-774. Die Nummer zum Superquiz ist natürlich kostenlos. Ruth in Berlin, hallo. Hallo. Grüß dich. Ich habe eigentlich auch nicht wirklich eine Ahnung. Weiß ich nicht, ist das ein Planet? Ein Planet? Ja. Du bist hier erst die Zweite, ich kann jetzt noch nicht helfen. Welcher Planet ist dir denn so in den Kopf gekommen? Mars ist, glaube ich, rot, oder? Okay, Mars ist dir in den Kopf gekommen. Wir können einfach mal Leon Bridges selbst fragen, ob das die richtige Antwort ist. That is the correct answer. Congratulations. Yay. You won my album Coming Home. I hope you enjoy it. Das ist ja klasse. Richtig! Mars, du kriegst das neue Album von Leon Bridges, das Debütalbum, das erste. Ganz toll, wir haben ja zusammen reingehört. Gefällt dir, ja? Super, sehr gut. Toll. Ruth, ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag in Berlin. Dankeschön. Bye-bye. Bye. Tschüss. Morgen dann wieder das Superquiz zwischen 10 und 12 in Funkhaus Europa. Also die Antwort heute war Mars, der Planet. aus Europa. Que le début du combat, que l'aube d'un nouveau jour. Relève-toi, quitte à te brûler les ailes. Pense à la fierté que tu auras d'avoir touché le ciel. Tu es le présent, l'avenir, tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu t'élances, lève les poings et recommence. À coup de rêve. Oh yeah, yeah, yeah. À coup de rêve. Oh yeah. Défends-toi, tourne autour. Ce n'est que le début du plus qu'une question de jour. Défends-toi, vingt tes piques comme une abeille. Pense à la fierté que tu auras d'avoir fui le sommeil. Tu es le présent, l'avenir, tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Et si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu te lances, lève les poings. Ta chance, ton rêve avance. Ton rêve avance. Ton rêve avance. Europa. Funkhaus Europa. Super unterwegs. Hier müssen wir unbedingt hin. Die ganze Woche über gibt's jeden Tag Tipps für große Reisen oder einfach nur für Trips für so ein paar Tage, ne, um mal rauszukommen. Ab nach Brüssel für ein, zwei Tage, das reicht schon. Und dann unbedingt den Tipp von Funkhaus Europa-Korrespondent Ralf Siener beherzigen. Eigentlich ist dies hier nur ein Bahnhofsvorplatz, aber was für einer. Hier schlägt das Herz Brüssels auf dem Place du Luxembourg, direkt gegenüber vom Bahnhof Brüssel-Luxemburg. Der Place du Luxembourg ist der Place to be, die beste Nachrichtenbörse, der internationalste Speeddate, der intensivste Flirt und der besonders illustre Flaneurplatz in der sogenannten Europahauptstadt. Ob aus Island, von den Färöerinseln, aus den baltischen Staaten, von Gibraltar, aus ganz Europa, Afrika und den USA. Hier auf diesem Platz trifft sich Brüssels International Community. Jeden Donnerstagabend sogar zu Tausenden. Denn dann ist der Place du Luxembourg komplett für die After-Work-Party reserviert und für Busse und Privatwagen gesperrt. Direkt gegenüber aus den Büros des Europäischen Parlaments strömen dann die Assistenten der Parlamentarier, die nach Hause eilen, in ihre Wahlkreise, während ihre Vordenker und Mitdenker die Nacht zum Tage machen. Auf dem Place du Luxembourg, dem vielleicht charmantesten Bahnhofsvorplatz Europas. Neu in Funkhaus Europa. Aus Großbritannien. Fight for Love von Quarks. I've never thought it before. Now it's all I can see. I don't get no reward without trading in cruelty. You're asking to suffer. Oh, why? I've never put the two things together. Might see heaven tonight. Might get turned away. There's only one that you want. All the one and the same. People want each other. Oh, why? But I've never put the two things together. Why would you fight for love? Why would you pay to hurt yourself? There's still nothing to hold on to but your pride. Why would you fight for love? Why can't you fight for something else? There's still nothing to hold on to but your pride. Oh. You're faithful as hell to what you never had. In the streets, throwing good after bad. When I could be someone for you, somebody who will hold you together. I give what I can, might be too much. I give what I need, I'll give you love. And all that I'm asking is for you to put my whole world together. Why would you fight? C'è un rumore, na, na, na, na, na. Tutte le cose, non è affidabile invitarti nella casa sopra un'amaca. Tutte le cose, guardare in alto gli aeroplani che poi rischi di cadere tu. Tutte le cose, lungo la linea profonda del sorriso che non faccio più. La verità è importante. Stare un po' in silenzio, lasciarsi perdonarsi, tornare a vivere insieme, insieme. all'improvviso un'onda che ci spoglia e che ci porta qui. Tutte le cose che fine fanno i sogni alle 11. Tu stringimi, sovrastami, poi perdimi, riprendimi e mangiami e cambiami, disegnami, stupiscimi. La verità è importante. Stare un po' in silenzio, lasciarsi per tornarsi, tornare a vivere insieme, insieme. Elfe 51 in Funkhaus Europa. Hier geht's gleich nach den Nachrichten um 12 weiter mit Katrin Schröter. Und bis zu den Nachrichten haben wir noch ein bisschen Zeit. Für die Sierra Leone Refugee All-Stars, die legen los. Mother-in-Law heißt der Song. Und danach ein Klassiker. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Ich bin's hier mit Mamouni. Bis morgen. Mua. Tschö. This message not for the bad for the Lord. To the season pandem. And then he made it between the bamboos. She gonna pray for you day and night to make you better. She gonna envy you. She gonna battle you. Once you get drunk, she gonna really know say you can for better. Take a modern law. If you want to be picking. Once you get drunk, she gonna really know say you can for prosper. You know for raise the tempo. And you know for bamboo. What you make her talk? Some jealous, modeler. When are you modeler? It's in our body.